Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Aufnahmen läuft und ich grüße euch herzlich zur 24. Vorstandssitzung des 16. Landesvorstands der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Wir haben heute den 21. März. Wir beginnen mit 5 Minuten Verspätung um 20.35 Uhr. Mein Name ist Vako, ich werde durch die Sitzung leiten. Das Protokoll macht der Elder und anwesend sind der Martin, der Wolf, die Vako und die Isanne. Damit sind wir beschlussfähig und hätten dann als erstes unser Protokoll der letzten Sitzung. Gibt es hier Einwände oder Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir das einstimmig angenommen und machen weiter mit den Berichten des Landesvorstands. Der Sven hat sich entschuldigt, dann geht es direkt mit mir weiter. Ich war am 8.3. bei der WKO-Sitzung, dann habe ich die Anträge für den LPT gestellt, für die Auflösung der Kreisverbände Köln und Hagen, den Einladungstext für den Landesparteitag fertig gemacht, die TU ins Wiki gestellt. Die Einladungen sind auch bereits ausgeschickt worden vom Daniel, ich glaube am Sonntag. Dann habe ich für die Orga die Hotelbuchung gemacht, den Blogbeitrag zum LPT, der ist gestern rausgegangen, gestern, ja. Dann hatten wir eine ÖA-Sitzung am Mittwoch, also letzte Woche Mittwoch, dann am Freitag wieder WKO-Sitzung. Am Sonntag hatte ich Kreismitgliederversammlung in Düsseldorf, da habe ich euch auch ein Ticket geschrieben, der alte Vorstand wurde einfach nochmal neu gewählt. Dann habe ich für die Folge-F-Sitzung das Pad befüllt für Nordrhein-Westfalen, was wir hier so machen, planen und tun. Die Webseite nochmal aktualisiert, nachdem jetzt die Kampagnenseite des Bundes mit den Kandidatinnen und dem Wahlprogramm online ist, die ganzen Sachen verlinkt. Naja, und sonst so die Kleinigkeiten, Tickets bearbeitet, Kalenderfliege und so weiter. Das war's von mir. Wenn ihr Fragen habt, machen wir am Ende, wenn wir mit allen Berichten durch sind. Als nächstes wäre der Wolf dran. Okay, also bei mir ist üblich halt den Spam im RT löschen, Unterlagen zur Bank schicken. Ansonsten habe ich an Aufsichtsratssitzungen teilgenommen in der Zwecksverbandsversammlung der Kreissparkasse Köln, ebenso wie an der Sitzung des Kreistags oder an Fraktionssitzungen. Das übliche Geschäft halt während der Woche. Okay, danke dir. Als nächstes Isan. Bei mir ist es auch das Übliche. Ich habe auch AGÖA-Arbeit gemacht, Social Media, Tickets geschubst, habe an dem Artikel ein bisschen mitgearbeitet, Lektorat und habe auch die entsprechenden Posts gemacht. Und ich war auch bei der AGÖA-Sitzung. Das war's. Danke dir und Martin. Ich hatte auch das Übliche, nämlich diverse kommunale Sitzungen. Dann hatte ich Bürgergespräche zum Paragraph 24 Gemeindeordnung NRW. Da geht es um Anträge und Beschwerden und wie sie quasi Sachen in den Rat vor Anlass war, Kita-Gebühren uns wieder eingeführt werden wollten, sollen. Und dass sich da Leute gegen wehren. Ich kann nur jeden mal anraten, sich damit zu beschäftigen. Wenn da keine Vertretung von uns vor Ort ist im Rat, kann man darüber auch wieder Anträge in den Rat bringen. Okay, danke dir. Gibt es Fragen? Das ist nicht der Fall. Berichte Statistik, Mitglieder, Stand gestern 1360, davon stimmenberechtigt 526. Es wird doch von Mal zu Mal wieder etwas mehr seit Jahresbeginn. Kontostände, gibt es nichts Neues, Wolf? Doch, kleinen Moment bitte. Ich kopiere die gerade ins Pad rein. Also de facto hat sich natürlich üblich nicht so viel geändert. Ich kann sie aber gerne gerade verlesen. Zumindest die von der Sparkasse GLS nicht. Die Kontostände sind 70.530,68 auf dem Giro und auf dem Rücklagenkonto sind 160.679,46. Okay, danke. Ich trage das jetzt gleich noch ins Pad an, ne? Gut, prima. VKV-Kontostände mit Stand 15. Januar finden sich immer auf unserem Vorstandsportal. vorstand.piratenpartei-nrw.de unter Kontostände. Könnte sein, dass da ein paar Mitgliedsbeiträge mittlerweile noch zugekommen sind. Ansonsten gibt es auch keine großen Verschiebungen. Gut, Fragen, Anmerkungen hierzu? Das ist auch nicht der Fall. Dann mache ich weiter mit den Terminen. Am 22. März, das ist morgen, ist das Kandidatinnen-Treffen in Brandenburg mit Fotoshooting, Videodreh und so weiter. Ich glaube, Elda, du hattest dich da angemeldet, ne? Ja, ich habe mich angemeldet, aber ich glaube, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich anreisen kann, also ob ich dazu tatsächlich fähig bin. Das wird sich aber erst diese Nacht entscheiden, ob ich dann wirklich dann auch das Wochenende dann da sein muss, weil ich müsste dafür eine lange Autofahrt in Kauf nehmen und ich weiß also nicht so ganz, ob ich körperlich dazu in der Lage bin. Okay, dann auf jeden Fall erstmal gute Besserung. Vielen Dank. Dann haben wir weiter in den Terminen. 31. Januar ist die Frist für den Rebe für Regional- und Kreisverbände. Dann haben wir unseren Landesparteitag, 20. bis 21. April in Krefeld im historischen Klärwerk. Am 1.5. ist der 1. Mai. Wir sammeln hier so ein bisschen, was da so los ist in NRW. Wir wissen, dass es in Recklinghausen am Grünen Hügel einen Infostand geben wird und auch einen auf dem DGB-Fest in Düsseldorf. Wir nehmen da gerne noch weitere Infos entgegen und tragen die dann auch in den NRW-Kalender ein. Dann haben wir am 6.5. eine Einladung zur Europawahl nach Dorsten bekommen. Die planen da eine Fishbowl-Diskussion im Rahmen einer anderen größeren Veranstaltung, die mir jetzt gerade nicht einfällt. Da schicken wir den Schorisch hin, den habe ich auch schon angemeldet. Der hatte sich da breit erklärt, weil unsere Kandidaten beide nicht können. Dann noch nicht terminiert ist eine Podiumsdiskussion zur EU-Wahl in Solingen. Die hatten uns angeschrieben. Das wird der Sven übernehmen. Ein Termin, wie gesagt, ja, der steht noch nicht fest, aber es wird in der Woche vom 20. bis 26. Mai stattfinden. Dann haben wir am 24. bis 26. Mai den CSD in Düsseldorf, am 8.6. den CSD in Bielefeld und am 9.6. die Wahlen zum Europaparlament. Gibt es noch Termine, die wir vergessen haben? Ich denke, wir können, glaube ich, auch diesen 5. Mai auch dazusetzen, der ja unten in sonstiges Wichtiges gleich noch auftaucht. Weil vom Zeitraum her passt das auch für mich. Das heißt, ich würde vermutlich da sogar zusagen. Oh, das ist perfekt. Ja, können wir ja beim nächsten Mal dann noch mit aufnehmen in den Kalender. Wir kriegen irgendwie relativ viel so Einladungen zur EU-Wahl. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ja, da bin ich auch positiv überrascht. Okay, wenn ihr sonst Termine habt in euren Kommunen, Stammtische, Infostände, Mitgliederversammlungen oder ähnliches, teilt uns das gerne mit, schreibt einfach formlos an vorstand@, dann trage ich das in unseren NRW-Kalender ein. Gut, kommen wir zu den Anträgen. Scroll. Ticketnummer 517435, Antrag an den Landesvorstand vom Elder. Lieber Elder, möchtest du den selber vorstellen? Ja, ich versuche es zumindest, ich guck mal nach, was ich denn hier so noch so kann. Also, mein Lieblingsvorstand hat natürlich jetzt hier einen Antrag bekommen. Mit Absicht ist er ein bisschen mit Beruhigungsmauer geschrieben worden, weil hier geht es ganz klar um komplett NRW. Und zwar ist mir irgendwann mal so die Idee gekommen, weil viele mich ja schon quasi gar nicht mal ohne diese Brille kennen und vermutlich auch diese. Ja, kannst du ein bisschen langsamer und vielleicht auch leiser sprechen? Das übersteuert immer bei dir so. Ah, okay, ich versuche das mal, weil ich höre mich selber nicht, das ist das Problem hier dran. Ist es jetzt besser? Ja, also langsamer hilft, glaube ich, einfach schon. Gut, dann versuche ich es mal. Ja, also es gibt viele, die mich ja schon nicht mehr ohne diese Brille kennen. Und es ist auch wohl so, dass diese Brille auch auf den Plakaten mitzusehen ist. Also kam mir irgendwann mal die Idee, diese quasi orangene Sonnenbrillen auch als Werbematerial rauszugeben. Da wir aber auch ich sag's mal, in der Herstellung, im Kauf und ähnlichem auch sehr, sehr, auch nicht gerade günstig sind und auch nicht einfach typisches Wurfmaterial sind, ist mir da noch eingefallen, dass wir das im Rahmen eines, ich sage jetzt mal, Gewinnspiels vielleicht sogar tatsächlich noch unter die Leute bringen können. Daher mein Antrag in so zwei Teilen. Und zwar der erste Teil betrifft die den Kauf und den Druck der Sonnenbrillen. Und der zweite Teil ist eben das Gewinnspiel, an dem wir dann 100 dieser Brillen dann als Gewinn rausgeben. Und zwar, da sah meine Idee danach aus, dass verteilen mit einem Hashtag NRW wohlfühlen, also NRW wohlfühlen oder Piraten NRW markieren, und das Ganze läuft dann dadurch, dass es dann selber von denen auch verteilt wird, dadurch dann auch in die Lostrommel oder beziehungsweise direkt in die Gewinnausschüttung rausgeht, dass die dann auch dann eine dieser Brillen dann von uns per Post erhalten. Ich würde auch ganz klar schon die Gewinnpakete, die es da so gibt, dann auch mit weiterem Infomaterial, mit Stickern und vielleicht mit kleinen anderen Dings noch mitversenden, damit sich das so ein bisschen lohnt, auch ein bisschen mehr als diese, als nur die Brille dabei rumkommt. Also ich würde die quasi dann so packen und dann da mit rausgeben. Insgesamt als Budget hatte ich eine Zahl von 1.000 Euro da jetzt genannt. Davon sind ca. 500 für die Brillen, also für den Druck und den Kauf der Brillen gedacht, und der Rest halt für Material drumherum, Briefumschläge, Briefmarken etc. dann auch. Und ich würde mich jetzt dafür interessieren, was ihr darüber denkt. Ja, danke dir, Elda. Gibt es Fragen, Anmerkungen? Ich schon mal erwähnen darf, dass ich diese Idee einfach total charmant finde. Ich finde die Idee auch toll. Von der Zeit her wäre das ja so, dass, ich denke, die meisten Plakate werden aufgehängt tatsächlich innerhalb dieser 6-Wochen-Frist. Das ist dann Ende April. 27. oder 28. dürfte das dann losgehen mit dem Plakatieren. Das heißt, wir sollten dann da in dem Zeitraum dieses Gewinnspiel vorbereiten, auch mit einem Blogbeitrag dazu, und dann halt eben auf Social Media müssten wir uns mal überlegen, wie lange wir diese Kampagne machen, also dass wir schon von vornherein festlegen, von bis, könnt ihr uns das mitteilen. Die Frage wäre dann noch, wie wir die anderen 200 oder 250 Brillen verteilen, Elder. Das müssten wir ja auch dann irgendwie machen. Das wäre ja blöd, wenn man das vorher schon macht, ne? Also man muss mit dem Gewinnspiel anfangen und dann müsste man hinterher sagen, wir haben jetzt aber auch so noch Brillen. Wie machen wir das? Meine Idee war eher, dass die Brillen dann tatsächlich in den normalen Infostand Abgabe rausgehen, quasi eben, dass das keine Specials sind für dieses Gewinnspiel, sondern tatsächlich ein ganz normaler Artikel an einem Infostand auch sind, die, ich sage jetzt mal, nicht wie ein Kugelschreiber oder Feuerzeug quasi direkt rausgehen, obwohl selbst bei Feuerzeugen bin ich da immer ein bisschen vorsichtiger. Das heißt, sie würden dann schon ganz normal an Infoständen dann auch verteilt werden. Zumindest wüsste ich jetzt nicht, weswegen man das nicht doch separat halten würde. Weil die Idee des Gewinnspiels ist, auch tatsächlich auch Leute zu erreichen, die auch ein bisschen außerhalb des Ganzen sind. Ja. Und dazu jetzt nicht an einem Infostand teilnehmen können. Ja, das wäre mir schon klar. Und vor allen Dingen ja eben auch nicht piratennah mit erreicht, ne? Die Frage ist halt nur, wir müssen ja dann, wenn wir sagen, wir wollen die restlichen Brillen auf Infoständen verteilen, die ja trotzdem irgendwo hinschicken, also an Kreisverbände oder virtuelle Kreisverbände. Und dazu brauchen die ja irgendwann mal eine Info. Hier, wir haben hier noch was für euch. Eine Idee wäre, die an den jeweiligen 1. Mai-Dingern, also 2 Anmeldungen gibt es ja hier schon, vielleicht gibt es noch eine dritte 1. Mai-Sache, die dann da sind, und die bekommen halt die Brillen aufgeteilt. Das ist aber fast schon ein bisschen spät, ne? Also wenn wir diesen Gedanken, orange Brillen, ein bisschen etablieren wollen, sollten wir da deutlich früher mit anfangen. Also das heißt, die KVs früher anschreiben. Ja, irgendwie macht das Sinn. Also früher anschreiben müssen wir die sowieso. Ja, die KVs vorher anschreiben, dass es die Sonnenbrillen gibt, die wären ja dann, wenn der Landesverband das bezahlt, auch für die Gliederung wiederum kostenlos. Müsste man mal gucken, wie viele sich da melden. Ich würde es aber sagen, das sollte alles so in dem Rahmen sein. Also nach unserem LPT und um den Zeitpunkt rum, wo auch plakatiert wird. Ja, ich hatte jetzt eben nur gehört, am 1. Mai, und das fände ich definitiv zu spät. Das ist also nach dem LPT, wenn wir das dann verteilen, dann finde ich das eine gute Zeit. Okay, gibt es denn sonst noch Fragen oder Anmerkungen zu dem Antrag? Gut, dann stimmen wir das ab. Martin. Dafür. Wolf. Auch dafür. Ich bin auch dafür, Isan. Überraschung, dafür. Ja, prima. Ja, vielen Dank, Elda, für die Idee, fürs Kümmern und Machen. Weißt du denn, wie lange die Brillen brauchen, wenn du die bestellst? Ich habe gestern mal reingeschaut und habe versucht, da ein paar Anbieter mir anzuschreiben und auch anzuschauen. Bei einigen ist es schon möglich, dass die Brillen auch schon Anfang April schon bei mir wären, also auch schon fertig gedruckt. Ah, okay, ja, gut. Naja, auf jeden Fall hast du das Gros. Wunderbar, danke, danke. Gut, weitere Anträge haben wir nicht. Wir haben aber Umlaufbeschlüsse gehabt. Sind jetzt noch nicht im Protokoll. Gucken wir gerade im Wiki. Ah ja, und zwar haben wir mit der Ticketnummer 517005 und 514263 Mitglieder im Landesverband aufgenommen. Herzlich willkommen. Trägst du die noch nach, Elder? Ah, Schon passiert. und Peng muss ich wieder scrollen. Okay, nächster Punkt. Aktuelles aus den Kommunen NRW. Gibt es hier was zu berichten? Veranstaltungen oder sonstige? Gerne auch aus dem ZuhörerInnenraum. Haben wir nicht. Okay, dann geht's weiter. Aktuelles aus der Europawahl oder zur Europawahl. Wir haben hier im Pad nochmal die ganzen Infomails, die an unsere Mitglieder und Gliederungen rausgegangen sind. Die finden sich auch alle immer auf unserem Vorstandsportal, falls das mal jemand per Mail nicht mitbekommen hat. Aktuell letzte Infomail, die auch an alle Gliederungen nochmal gegangen ist, war die zu den Plakaten. Plakate für den Europawahlkampf. Ja, da warten wir auf eure Bestellungen. Sonst, wie ich ja schon im Tätigkeitsbericht sagte, und ich habe die Europawahlseite auf unserer Webseite nochmal aktualisiert mit den Links zur Kampagnenseite des Bundes. Isan und ich haben uns da auch schon mal ein paar Gedanken gemacht, wie wir dann mit dem Online-Wahlkampf, wie und wann wir damit starten. Und da wird es dann demnächst auch noch ein bisschen Infos von uns geben. Die Plakate sind alle soweit bestellt und werden in der ersten Aprilwoche bei uns hier in NRW ankommen. Gut, dann wären wir schon bei sonstigen wichtigen. Da haben wir noch aus der letzten Sitzung diese Twingel-Geschichte. Da habe ich heute noch mal mit dem Bali telefoniert. Der Vertrag ist ja jetzt abgeschlossen und er hat auch Zugangsdaten und einen Ansprechpartner für mich, weil ich das ja dann auf der Webseite irgendwie installieren muss. Das haben wir soweit besprochen. Also sobald ich die Zugangsdaten habe, werde ich mich dann da mal durchfressen und hoffen, dass ich das dann auch alles so hinkriege. Nur nochmal zur Erklärung. Mit diesem Zwingel können wir zum einen Spenden entgegennehmen per SMS. Und zum anderen haben die Menschen, die gerne spenden wollen, halt eben auch noch die Möglichkeit mit Kreditkarte, PayPal und sonstigen Tools bei uns zu spenden und nicht immer über diese umständliche Überweisung gehen zu müssen. Gut, dann haben wir noch eine Einladung bekommen. HBPK fragt nach zur Europawahl. Das ist das Hans-Böckler Berufskolleg in Oberhausen. Die hatten uns auch schon mal vor einiger Zeit angeschrieben. Jetzt haben sie ein Datum festgelegt. Die wollen, um den Schülerinnen und Schülern, aber auch BürgerInnen die Parteien der Europawahl vorzustellen, so eine Art Messe gestalten. Das ist auch jetzt erstmal nur so eine Vorankündigung, wie das genau ablaufen soll und wo man sich dann da hinstellen kann und so weiter. Konkrete Zeiten, das steht alles noch nicht fest. Wird aber am Dienstag, an einem Dienstag, Vormittag, Mittag, 28. Mai sein. Da wollte ich mal rundfragen. Das dürfte dann so eine Art Infostand werden. Oberhausen fallen mir jetzt nicht so viele aktive Piraten ein und es ist natürlich mal wieder mitten in der Woche. Hat jemand hier eine Idee? Also ich kann da gerne direkt schon mal einhaken, weil mir ist die Schule bekannt, weil die keine 600 Meter von meinem Arbeitsort entfernt ist. Und ich auch Schülerinnen und Schüler da auch schon mal mit betreut habe. Also es ist eine sehr engagierte Schule und ich würde auch ganz klar auch sehr empfehlen, dass wir als Piraten daran teilnehmen, weil das auch wirklich eine Wirkung nach außen auch trägt. Problem ist eben, genau dienstags vormittags bin ich dann eben tatsächlich diese 600 Meter davon entfernt, an meinem Arbeitsplatz und komme da auch dann vermutlich nicht weg, um das mal eben mitgestalten zu können. Daher wäre ich da schon auf Mithilfe da auch schon, also um Mithilfe wäre ich da schon dankbar. Ja, ich denke auch, dass man, wenn man sowas macht, dann auch schon damit rechnen müsste, dass da mindestens 2-3 Menschen dann auch stehen, ne, an so einem Messestand oder Infostand. Ich würde denen vielleicht jetzt einfach erstmal antworten, dass wir auf jeden Fall Interesse haben. Interessant wäre ja halt auch, ob man da mit einem Infostand kommen muss oder mit einem Messestand oder ob da fertige Stände sind und so. Das steht ja irgendwie da alles noch nicht drin. Gut, aber ich denke, dass das schon ziemliche Anstrengung dann auch wird, sowas ja mit mehreren Leuten zu bestücken. Okay, dann haben wir direkt noch eine Einladung. Da sagtest du vorhin, Elder, schon, dass Speed-Dating findest du gut, sagst du, ne? Ja, also dieses Speed-Dating finde ich klasse. Zumindest weil es erstmal, was schon mal hier stark dafür spricht, ist es ein Sonntag. Ich habe auch schon bei mir im Terminkalender nachgeschaut. Aktuell steht da nichts im Wege, dass ich dieser 3 Slots, die ja da angeboten werden, dann auch mit übernehmen kann. Ich weiß nicht, ob ich dann auch die anderen beiden Slots auch gleich mit übernehmen kann, je nachdem, wie die das dann gedacht haben oder dass sie ganz klar sagen, so, nee, bitte nur einen pro Partei, bitte. Oder sowas. Also das kann auch sein, aber wir schauen gerne mal nach. Aber allgemein ist für den Tag nichts geplant. Da kann ich also komplett in Schwerte dann auch mich voll und ganz der Politik und auch dem Kinder- und Jugendparlament widmen. Perfekt. Dann würde ich dich da einfach schon mal anmelden und dann schubse ich dir das Ticket in den Bereich, wo du das dann auch siehst, falls dann da noch genauere Infos kommen. Denn so, das ist auch mehr oder weniger erstmal nur so eine Vorankündigung. Okay, prima. Haben wir sonst noch was für sonstiges Wichtiges? Einen kleinen NÖ-Teil hatte ich euch schon angekündigt. Es ist gerade im Mumble-Chat ist da eine Frage aus Siegen wohl reingekommen. Da wäre es nett, wenn du in den Sprechenraum kommen würdest für dein Anliegen. Ja, ich sehe die auch nicht. Wahrscheinlich ist die nur im Zuhörerinnenraum zu sehen. Genau, deswegen habe ich es auch gesagt. So, bitte gerne einmal in den Sprechenraum kommen. Oder die Frage nochmal ganz oben an alle Kanäle schicken, sonst sehen wir die nicht. Hallo, guten Abend, das ist Siegen Wittgenstein. Einigermaßen zu hören? Perfekt. Wunderbar, wir sitzen hier also mit einigen Piraten zusammen. Zufällig haben wir unseren Stammtisch mal auf die Vorstandssitzung gelegt. Können wir eine Frage stellen? Na klar. Ja, wir bemühen uns seit jetzt fast 3 Jahren wieder Zugriff auf unser Blog zu bekommen, weil das gefällt uns einmal von der Aufmachung her, aber wir kriegen keinen Zugang mehr. Wir haben hier mit den beiden Büropiraten Datenschutzbelehrungen bis zum geht nicht mehr gemacht, aber wir kriegen keinen Zugang. Irgendwie versandet das immer. Selbst auch ein Ticket dazu ist versandet. Gehört das zu dem Multiblock-System? Jawohl, ja. Kannst du gerade mal die Webseiten, die Adresse, die URL nennen? Endet mit / Siegen. Reicht das? Ja, Piratenparteien Siegen, Wittgenstein. Ja. Und habt ihr dann die AG Technik geschrieben oder? Wir haben im Laufe der letzten knapp 3 Jahre mehrfach geschrieben. Das letzte war an den Tracker, an den Vorstand, und das ist dann auch irgendwie versandet. Ich habe da jetzt so konkret nichts gesehen aus Siegen-Wittgenstein. Wir müssten dann mal in der AG Technik nachfragen, ob die dazu ein Ticket bekommen haben. Wie gesagt, ich hab nichts gesehen. Isan, ist dir was aufgefallen? Wir gucken ja schon 3 Jahre rein jetzt. Ich wüsste auch nichts und das wäre mir aufgefallen, weil es ist ja doch ein Account, der im Ticketsystem seltener auftaucht. Ja, Account, wir haben keinen Account. Wir haben, wenn dann höchstens mit Siegen-Wittgenstein oder Siegen oder sowas euch was geschrieben. Aber wir können gerne nochmal ein Ticket losschicken. Nein, ich meinte Account mit, dass euer Name im Ticketsystem auftaucht. Das meinte ich damit. Übrigens wollte ich noch kurz erwähnen, dass ich das eine tolle Idee finde, dass euer Stammtisch zur LAVO-Sitzung stattfindet, weil das ist auch mal eine coole Idee. Ja, danke. Wenn du an die AG Technik schreibst oder an Vorstand.at schreibst, dann kriegst du normalerweise eine automatische Bestätigung, dass deine Anfrage eingegangen ist mit einer Ticketnummer. Habt ihr sowas bekommen? Hast du da eine Ticketnummer? Na, da muss ich mal etwas tiefer wühlen. Ich weiß nicht, ob ich das ad hoc hinkriege. Okay. Ja, Martin? Ich sagte, dann mach doch einfach ein neues Ticket auf, bevor jetzt wieder lang gesucht wird, damit wir wissen, wer der Ansprechpartner ist. Und dann kann man das. Ja, weil das ist ja Multiblock-System. Das sollte kein Problem sein, euch da Zugänge zu geben. Wie gesagt, da muss nur eine Datenschutzerklärung unterschrieben sein. Die sollte uns dann vorliegen. Die sollte aber generell auch immer an die Bundesgeschäftsstelle in Berlin geschickt werden, weil man da gegebenenfalls nachfragen kann. In der Bundesgeschäftsstelle sollten da 2 Datenschutzerklärungen von den Büropiraten vorliegen. Ja gut, dann gibt es ja eigentlich kein Problem, da wieder einen Zugang zu machen. Nur wie gesagt, ich habe kein Ticket gesehen, am besten nochmal neu schreiben. Und wenn wir dann nicht reagieren, vielleicht, also dass wir das wieder nicht bekommen haben, keine Ahnung, dann einfach nochmal mit Ticketnummer kommen, dann kann man das nachvollziehen. Wenn ihr keine Ticketnummer bekommt, dann stimmt irgendwas nicht. Na, ich denke, Ticketnummer haben wir bekommen, aber ich kann es jetzt nicht mehr nachvollziehen. Wir schicken nochmal neu, kurz, mit Kurzbeschreibung, und dann wollen wir hoffen, dass das nicht versandet. Super, danke dir. Ja, danke auch euch. Okay, haben wir sonst noch was? Gut, dann, nächste Sitzung ist überraschenderweise in 14 Tagen. Es ist wieder ein Donnerstag, und zwar ist das der 4. April, kurz nach Ostern. Wieder um 20.30 Uhr hier im NRW-Mumble, und wenn jetzt keiner mehr schreit, beende ich die Sitzung um 21.10 Uhr. Vielen Dank.